Bezüglich des Inhalts der englischen Zersetzungspropaganda gegenüber dem deutschen Volk ist festzuhalten, dass sie auf einem außerordentlich guten Nachrichtendienst beruht, der alle neuen Tatsachen und Situationen sofort in gerissener Weise ausschlachtet. Dass sie aber von Leuten gemacht wird, die die veränderte geistige Situation in Deutschland nicht zu begreifen in der Lage sind, sodass diese Sendungen trotz außerordentlich guter Technik bei der Masse des Volkes zur Wirkungslosigkeit verdammt sind. Jedoch dürften die Sendungen sowohl in gewissen intellektuellen Kreisen wie bei manchen primitiven Gemütern Schaden zu erzeugen in der Lage sein, zumal vielfach Themen behandelt werden, die aus außen- oder innenpolitischen Gründen so heikel sind, dass eine Gegenpropaganda nicht durchführbar ist. Rundfunkabhörstelle des Oberkommandos der Wehrmacht 1941. Thomas Mann war der einzige deutsche Emigrant, der bei der BBC direkt ohne Vorzensur ans Mikrofon durfte. Seine monatlichen insgesamt 55 Radiosendungen, deutsche Hörer, wurden wachsgeplättet von Los Angeles nach New York geflogen, von dort über Telefon nach London auf eine andere Platte übertragen und dann gesendet. April 1942.